Das vom amerikanischen Mutterkonzern abgetrennte Opel-Unternehmen ist eine doppelköpfige Kreatur der Krise. Von welchem Standpunkt auch immer man sie betrachtet, sie lehrt das Fürchten. Von der einen Seite grinst einen die behäbige Fratze des Staatsinterventionismus an, von der anderen faucht der blanke Raubtierkapitalismus. Noch sticht vor allem der staatliche Milliardenkredit ins Auge, mit dem ein hoffnungslos verschuldeter Fiskus möglich machen will, was die Gesetze einer freien Marktwirtschaft nicht zuließen. Schon heute Morgen erhielt die Sorge, dass da ein Fass ohne Boden geöffnet wurde, konkrete Nahrung. Im Deutschlandfunk-Interview offenbarte Bundesfinanzminister Steinbrück, dass die Regierung dem Investor Magna überraschend auch jene 300 Millionen Euro ersparen will, die als Überbrückungsfinanzierung erforderlich sind, um den Geschäftsbetrieb von Opel wenigstens über die nächsten Tage hinweg zu retten. Noch Ende vergangener Woche hieß es, die Unklarheit über just diese Zwischenfinanzierung hätte zum Ausstieg von Fiat aus dem Bieterverfahren geführt. Darf man sich jetzt noch über diejenigen wundern, die meinen, in diesem Staatshaushalt müssten sich doch auch noch ein paar hundert Millionen finden lassen, um Arcandor vor der Insolvenz zu retten? Das Bild des Staates als Retter aber wird schon bald bröckeln. Dann wird der Blick auf die Kehrseite des Pfingstdeals fallen. Auf Dauer wird sich nicht verbergen lassen, dass man sich bei diesem Pakt mit Investoren eingelassen hat, für die SPD-Chef Müntefering dereinst den Begriff der Heuschrecke prägte. Welches Interesse sollen eine staatlich gelenkte Bank und ein Autobauer aus Russland daran haben, die Überkapazitäten in deutschen Opel-Werken zu erhalten? Soll es ernsthaft darum gehen, in Deutschland gebauten Autos den Zugang zum russischen Markt zu erleichtern? Oder muss es für die Investoren nicht viel reizvoller sein, vor allem die Marken- und Patentrechte Opels an billigeren Produktionsstandorten zu verwerten? Die Hoffnung, dass es besser kommen könnte, gründet sich nun im Wesentlichen auf die vagen Absichtserklärungen einer schillernden Investorengruppe. Manch ein Opel-Arbeiter aber könnte sich schon in ein paar Monaten wünschen, sein Schicksal läge in den Händen eines deutschen Rechtsanwalts als Insolvenzverwalter, der durch die Vorschriften des Insolvenzrechts zu einem schonenden Umgang mit den erhaltungsfähigen Unternehmensteilen verpflichtet wäre. Die Bindung an gesetzliche Regeln, die Transparenz des Verfahrens und die Unabhängigkeit des Verwalters sind aus heutiger Sicht die stärksten Argumente für das Insolvenzverfahren, das die Große Koalition erst 2006 reformiert hat, um es an diesem Wochenende mehrheitlich als Pleitelösung zu diffamieren. Welches Vertrauen verdient demgegenüber ein politisches Kartell, das nächtens in der Pose von Wirtschaftslenkern auftritt und am Morgen zwangsläufig wieder in die einzigen Rollen zerfällt, in denen Politiker 4 Monate vor einer Bundestagswahl auftreten können, die von Wahlkämpfern, die mit dem Begriff der Rettung vor allem die eigene Haut verbinden?